Hallo Jackie, wir wollten über Feminismus sprechen und inwieweit Feminismus antimilitaristisch ist. Ja, also für mich ist Feminismus antimilitaristisch, weil Feminismus ist für mich, da benehme ich die Definition von Bell Hooks, das ist die Bewegung gegen Sexismus und gegen sexualisierte Ausbeutung und Unterdrückung. Und um das zu überwinden, müssen wir auch antimilitaristisch sein, weil eben das Patriarchat, dass der Kapitalismus und der Militarismus zusammenhängen und nur zusammen auch dem begegnet werden kann. Von meiner Sicht aus, es gibt da einen Zusammenhang, allein auch der Zusammenhang, dass man für die eigenen Interessen Gewalt einsetzt, um dahin zu kommen. Das ist eine Logik, die ich ablehne und ich denke, von der wir auch loskommen müssen. Und die ist sowohl im Militär zu sehen, wo ja mit extremer Gewalt, also mit tödlicher Gewalt, Interessen durchgesetzt werden, ebenso wie im Patriarchat, wie auch da Gewalt eingesetzt wird als Form von sozialer Kontrolle. Wie könnte ein feministischer Antimilitarismus dann auf unsere jetzige Situation angewendet aussehen? Ja, ein Feminismus auf die jetzige Situation könnte so aussehen, dass man einerseits sagt, dass man eben keine Waffenlieferungen fordert, dass man keine Eskalation von dem Krieg weiter mit vorantreiben möchte und auch die Gefahr von einem Atomkrieg abwenden möchte und dass man sich dafür einsetzt, das zu erhalten, was da ist, also dass man zu Verhandlungen kommt, aber auch, dass die Menschen geschützt werden, also dass wir nicht einen Staat und die Grenzen von einem Staat schützen, sondern die Menschen, die da leben und auch die Natur, die Umwelt, die da lebt, die starke Mitleidenschaft gezogen wird. Also es wird Jahrzehnte dauern, wenn das überhaupt hier passieren wird, das alles wieder sauber zu machen, was nach Kriegen sehr oft eben nicht passiert. Und für mich würde ein Feminismus so aussehen, dass man sich da dafür einsetzt, dass die Menschen weiter da ein Leben führen können, dass nicht alles zerstört wird und dass es vor allem um die Menschen und um die Lebewesen geht und nicht so sehr um Nationalstaaten und um staatlichen Interessen. Was müssten wir verhindern, dass sich eine Gesellschaft durch, ja, Militarismus und Krieg verändert? Also wir müssen von der Militärlogik wegkommen, von der Gewaltlogik wegkommen und wir müssen hinkommen zu Achtung und Respekt, also einerseits das für uns einfordern und andererseits das anderen Leuten auch entgegenbringen und verstehen, was die Interessen sind von einer Gemeinschaft und diese nationalen Ideen und die Identitäten ablegen. Und im Falle der Ukraine sehen wir ja auch, also wie sich das auf die Menschen vor Ort auswirkt, also gerade auch auf die Frauen, die in Kriegen eh meistens, also auch viel von sexualisierter Gewalt leiden und dann auch Armut weiter ausgesetzt sind, also eh schon armutsgefährdeter sind in der Regel als Männer. Ja, und die Waffenlieferungen, die jetzt passieren, die aktuelle Politik, die passiert, die richtet sich nicht daran, dass dann die Frauen danach wirklich ein besseres Leben haben, sondern es militarisiert in dem Sinne, dass man sagt, dass es Soldaten gibt, die Leben schützen, also dass praktisch mit Waffen Leben geschützt wird. Das ist eben, du hast ja auch gemeint, dass man im Militär Männlichkeitsideen braucht. Das ist diese Idee, die gerade sehr stark wieder gefördert wird von den Helden, die sich opfern. Es gibt ja auch ganz gefährliche Vergleiche, meiner Ansicht nach gefährliche Vergleiche, die beigezogen werden, auch von Annalena Baerbock, dass gesagt wurde, dass es so wäre, als würde Russland die Ukraine vergewaltigen und wir würden der Ukraine kein Recht geben, sich selber zu verteidigen. Es werden diese Analogien gezogen, dass der Aggressor praktisch der Vergewaltiger ist und die Frau, die das vergewaltigte Opfer, aber das funktioniert mit Nationalstaaten so nicht als Vergleich. Das sind Staaten und da geht es um wirtschaftliche und um geopolitische Interessen und das ist man macht es viel zu klein, wenn man das auf diesen Vergleich runterbricht. Und es ist auch etwas Gefährliches, dieses Männlichkeitsbild, was sagt, dass man mit Gewalt schützt, dass man natürlicher Beschützer ist, eben weil man männlich ist, oder jetzt militarisiert man auch Feminismus, indem man sagt, man macht das auch für Frauenrechte oder man militarisiert jetzt gerade im Fall von der Ukraine Queer Rights, dass man sagt, der Krieg muss geführt werden auch zum Schutz von queeren Leuten in der Ukraine. Da werden diese Ansätze, die wichtig sind, die werden militarisiert, das heißt, sie werden instrumentalisiert für Kriegsführung, um Kriegsführung zu legitimieren und besser zu ermöglichen. Und das ist recht gefährlich, weil das müssen wir danach wieder zurückdrehen. Und es ist wichtig, glaube ich, klarzumachen, dass alles militarisiert werden kann, aber dass eigentlich alle bei dem Krieg verlieren. Und wir haben wenige Gewinner, jetzt wie Rheinmetall oder andere Konzerne, die Gewinne daraus schlagen. Aber wenn wir sehen, wie verheerend das ist auch für die Umwelt, für weltweite Lieferketten, dann haben wir die Folgen von dem Krieg fast weltweit zu spüren und eigentlich verlieren alle daran und besonders auch die Frauen. Du hattest einen Vortrag gehalten mit einer Gruppe in Oldenburg gemeinsam, wo du versucht hast, auch sowas wie Frauen kollaborieren im Endeffekt bei Kolonialismus und Militarismus so geschichtlich herzuleiten. Was denkst du, könnte da noch zu dieser jetzigen Situation gesagt werden? Es gibt viele Feminismen, es gibt viele Verständnisse, was Feminismus ist. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, dass es immer FeministInnen gab oder bestimmte Ausformungen von Feminismus oder von Kämpfen für Frauenrechte, die eben nicht alle Formen der Unterdrückung abgelehnt haben oder die nicht gesehen haben, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Sexismus, Rassismus und weiteren Diskriminierungsformen wie Ableismus, also dass man praktisch sich eine Idealform, wie ein Mensch zu sein hat, schafft und alles, was davon abweicht, dass das hierarchisiert wird und dass es abgewertet wird und dass man das nur überkommen kann, wenn man alle Diskriminierungsformen angeht, also indem man wirklich Respekt vor Menschen eben fordert und auch hat und dass das zusammengehen muss. Aber wir haben immer wieder gesehen, dass es eben auch Unterstützung gab von Frauen, teilweise auch von explizit feministischen Organisationen für Krieg oder auch für Entschleierungskampagnen in den 50er, 60er Jahren in Frankreich, in Algerien, weil es da schon hieß, für die Emanzipation der Frau oder wie Spivak es ja schon gesagt hat, dass es oft so diese Vorstellung gab, dass weiße Männer braune Frauen von braunen Männern retten müssten. Und diese Idee hat oft auch Anklang gefunden bei weißen Frauen. Und dass es ganz wichtig ist, das aufzuarbeiten, sich dessen bewusst zu sein und das auch abzulegen. Also wir haben das auch gesehen, wie schnell das wieder mobilisiert werden kann oder wie solche Ideen geschürt werden können, zum Beispiel auch bei dem Krieg gegen den Terror, als auch da feministische Gruppen mit Einverständnis gegeben haben oder zum Teil auch George W. Bush dazu aufgefordert haben, noch mehr Militär zu schicken, um sich dafür die Frauen einzusetzen, also wo diese Idee auch verfangen hat, dass das Militär tatsächlich einen positiven Beitrag für Frauenrechte leisten könnte. Und wir haben in Afghanistan ja gesehen, dass eben das Gegenteil der Fall war. Und es ist umso verheerender, wenn jetzt Annalena Baerbock und das Auswärtige Amt mit ihren Leitlinien für eine feministische Außenpolitik gerade als Beispiel auch Afghanistan mit anführen wollen, wobei die Kriegspolitik von NATO-Staaten und auch der BRD in Afghanistan das Leben der Frauen massiv verschlimmert hat. Also teilweise in den Städten gab es Veränderungen, die auch positiv waren für Frauen. Aber die ganze Zerstörung des Landes und gerade in den ländlichen Gebieten hat die Situation nochmal massiv verschlechtert. Also allein die Nahrungsmittelversorgung in Afghanistan ist eine Katastrophe und da ist die BRD auch mit dran beteiligt gewesen. Was würdest du als eine nicht sichtbare, nicht besprochene Unterstützung des Krieges durch Frauen ansehen? Ja, tatsächlich weist Cynthia Enloe das auf, also eine antimilitaristische Politikwissenschaftlerin, die meistzitiertesten Wissenschaftlerin zum Thema Gender und Militär ist, weist das auf. Sie sagt, dass das Militär sich immer als von Männern dominierte Institution und auch männliche Institution, auch Männlichkeit schaffende Institution dargestellt hat und gleichzeitig dabei verdeckt hat, dass es immer auch angewiesen war auf Frauen. Und sie zeigt auf, wie das Militär das Leben von ganz vielen Frauen militarisiert. Und solche Frauen, die eben wichtige Stützen sind und waren für das Militär, sind zum Beispiel die Ehefrauen von den Soldaten. Und die wurden auch als Konkurrenz gesehen. Also man muss alle praktisch auch nicht nur die Frauenkörper von Soldaten im Militär in einer gewissen Weise kontrollieren, sondern auch die Frauen und ihre Körper, die um das Militär herum präsent sind. Und wenn wir jetzt an die Soldatenfrauen denken, dann wurden sie auch als Konkurrenz gesehen von dem Militär. Also das Militär hatte immer die Sorge um die Loyalität von dem Soldaten. Die musste unbedingt mehr bei dem Militär sein, damit er auch einsatzbereit ist, um bereit ist, in den Krieg zu ziehen und die Frau eben zu Hause zu lassen. Und es ist interessant, wie sich da dann auch Forderungen von den Soldatinnenfrauen an das Militär, wie sich die irgendwann entwickelt haben, aber wie man auch versucht hat, dass die auch ihren Beitrag leisten, der nicht entlohnt ist. Also zum Beispiel werden in den USA immer noch die Soldatenehefrauen des Jahres gewählt. Also es gibt Auszeichnungen und von ihnen wird erwartet, dass sie selber sich einbringen in die Community, also die werden dann ja meistens auf Militärbasen stationiert, und dass sie da kostenlos Community-Arbeit machen, um sie dazu zu bringen. Das zu machen ist einerseits so, dass sie selber nicht wirklich einen Job anfangen können, weil sie ja alle paar Jahre wegziehen, also sie haben wenig Jobmöglichkeiten. Ich glaube, früher hatten sie auch gar nicht die Erlaubnis unbedingt, das zu machen. Und dann wird erwartet, dass sie kostenlos Care-Arbeit machen für die Community. Und davon hängt dann aber auch die Karriere von dem Mann ab. Und damit hat man dann ein Druckmittel auf die Frau, sich einzubringen mit kostenloser Arbeit. Und es ist gar nicht so einfach, Menschen dazu zu bringen, andere Menschen zu erschießen und ihr Leben hinter sich zu lassen. Und deshalb braucht das Militär auch die Unterstützung von den Angehörigen und oftmals dann auch von den Ehefrauen. Also die müssen auch praktisch dahinter stehen oder zum Teil eben Selbstarbeit im Militär verrichten, was es stützt. Oder lange wurde auch die Arbeit von Frauen im Sanitätswesen nicht unbedingt sichtbar gemacht oder aufgezeigt, oder auch die Arbeit von Sexworkerinnen um Militärbasen, die ja teilweise auch recht institutionalisiert ist oder auch wurde, also allgemein Sexarbeit bei Militärbasen. Also auch da gab es und gibt es auch Kontrolle. Also früher war es auch so, dass man sie untersucht hat auf sexuell übertragbare Krankheiten, weil es musste unbedingt vermieden werden, dass die Einsatzfähigkeiten der Soldaten eingeschränkt ist. Und es ist auch interessant zu sehen, also Cynthia Enloe zeigt das auch auf, wie sich zum Beispiel AIDS auch mit der Stationierung von Soldaten mit ausgebreitet hat, aber wie es dann immer wieder hauptsächlich die Frauen waren, die untersucht wurden und nicht die Soldaten. Und ja, auf jeden Fall gibt es sehr viel Arbeit von Frauen auch im Militär oder am Militär dran, was nicht auf dem ersten Blick sichtbar ist oder auch entlohnt wird, richtig vom Militär oder als solches anerkannt wird. Aber das Militär hat noch nie funktioniert nur als Männerdomäne, als rein von etwas, was von Männern geleitet wird. Aber viel wird unsichtbar gemacht, und um dieses Männlichkeitsnarrativ auch, denke ich, aufrechtzuerhalten. Es kommt darauf an, wann und wo, weil das Militär ist dynamisch und versucht sich auch Diskursen anzupassen, um immer wieder zu rekrutieren. So gibt es jetzt zum Beispiel eine Debatte auch in den USA über Wokeness und ob Wokeness und eine Diversität in dem Militär, ob das gerade gut ist zur Rekrutierung oder nicht. Aber auch da muss man sehen, dass es, wie gesagt, immer eine Militarisierung von den verschiedenen Themen ist. Also es geht nicht darum, das in der Tiefe zu begreifen und anzuerkennen, sondern es geht darum, bestimmte Gedanken und bestimmte Diskurse zu nutzen und sie zu instrumentalisieren, um für eine bessere oder für eine größere Kriegsführung. Die jetzige Politik der BRD behauptet, sie würde eine feministische Außenpolitik betreiben. Kann diese Politik der jetzigen BRD eigentlich irgendwie feministisch sein? Meiner Ansicht nach nicht. Also für mich heißt Feminismus, wie gesagt, auch Antimilitarismus, es heißt auch Antirassismus, und für mich heißt es tatsächlich auch Antikapitalismus. Das kann die Außenpolitik nicht sein. Wenn wir uns anschauen, in diesen Leitlinien stehen viele schöne Wörter, wie dass alle Frauen und Mädchen auf der Welt Rechte haben, aber gleichzeitig mit der Handelspolitik, mit asymmetrischen Handelsverträgen, das hat auch Uta Rupert in ihrer Kritik an dieser sogenannten feministischen Außenpolitik, das kann nicht feministisch sein. Oder wenn wir uns anschauen, das Sterben von Menschen auf dem Mittelmeer, wo auch Frauen und Mädchen sterben, oder auf Griechenland, wo sich eine Frau mit Kindern erst selber angezündet hat. Also sie hat versucht, Selbstmord zu begehen, um aus ihrer Verzweiflung rauszukommen, weil sie in diesen furchtbaren, menschenunwürdigen Camps untergebracht ist, mit Kindern und schwanger. Und sie wurde danach noch verurteilt für diesen versuchten Selbstmord. So, das sind diese tiefgreifenden, tödlichen politischen Grundlagen gerade, die wir in der EU haben, oder die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, die Foltercamps hat und auch sexualisierte Gewalt ausübt und Sklavenmärkte hat. Also das sind eine kapitalistische, eine militarisierte Außenpolitik, die auf Ausbeutung von anderen Orten und Menschen beruht. Und ich sehe nicht, dass es auch nur Ansätze einer Änderung daran gibt. Und das kann nicht feministisch sein. Das ist imperialistisch ausgelegt und das kann nicht feministisch sein. Also wenn wir eine feministische Politik hätten, dann würde es sich danach richten, nach dem Wohl von dem gesamten Planeten und all seiner Menschen und nicht nach wirtschaftlichem Wachstum in der BRD durch Ausbeutung von Menschen und Natur anderorts. Also ich finde sehr erstaunlich, dass seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs die Bevölkerung der Ukraine so unterteilt wird in Frauen, die flüchten dürfen und Opfer werden könnten, also von sexualisierter Gewalt, und Männern, die natürlicherweise nichts Besseres zu tun haben, als für die Ukraine, also ihr sogenanntes Heimatland, zu kämpfen und das natürlich auch machen und es auch selbstverständlich ist, dass sie bis 60 da dem ukrainischen Militär zur Verfügung stehen und dass sowas im Westen überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern als selbstverständlich angesehen wird. Es ist auch erstaunlich, also wie es immer diese Quintessenz an sexistischem Denken im Militär, wie das immer wieder aufgewärmt wird und dann doch immer wieder funktioniert. Ich meine, es gibt auch Berichte oder es wird auch gelobt, dass Frauen in der Ukraine mit an der Front stehen, aber das heißt jetzt auch nicht für mich, dass das eine feministische Errungenschaft wäre, ganz und gar nicht für einen Staat zu kämpfen. Aber was wenig thematisiert wird, ja, sind wie viele Leute eigentlich tatsächlich auch desertieren oder Menschen, also auch Männer in der Ukraine eben nicht kämpfen wollen. Aber ja, es ist dieses Männlichkeitsbild, was erfordert, mit Gewalt Frauen, Kinder und Ältere, das fällt dann ja auch meistens so in einem Satz hintereinander, wie als eine Kategorie, so die Schwachen, dass es darum geht, sie zu verteidigen und dass sie ja sowas wie die natürlichen Beschützer sein und das jetzt auch machen müssen. Und das wird auf jeden Fall hochgehalten und damit forciert. Und ich finde es auch erstaunlich, wie wenig auch hier, also es gibt ja auch ganze Kampagnen gerade von Connection e.V., um Kriegsdienstverweigerer eben aus und Deserteure aus Russland und der Ukraine zu unterstützen, weil das auch von unserer Regierung hier gar nicht groß gemacht wird und in viel größerem Stil gemacht werden müsste. Aber ja, ich fand es auch interessant, dass es auch kaum eine Debatte gab, auch als der Krieg losgegangen ist. Und da hat man auch darüber geredet, also auch über die rassistischen Grenzkontrollen und was für Probleme eben Geflüchtete aus der Ukraine haben, die aus Drittstaaten kommen, die sowohl in der Ukraine als auch in Polen oder anderorts, auch in Deutschland jetzt, anders behandelt werden, andere Rechte haben, aber auch allein die Tatsache, dass Männer, die eben in dem Alter sind, dass sie Krieg machen müssen, Krieg mitführen müssen, dass sie auch nicht über die Grenze kommen durften und dass es da nicht einen größeren Aufschrei gab, sodass man niemanden dazu verpflichten darf, zu kämpfen für einen Staat. Und ich denke, das ist auch etwas, was dann Gesellschaften, was uns schon prägt. Also ich meine, für mich als Feministin, mir ist es schon wirklich wichtig und es ist so viel harte Arbeit, auch in linken Strukturen und allgemein sich immer wieder, das ist so eine tagtägliche Auseinandersetzung mit bestimmten Narrativen zu brechen und zu zeigen, dass andere Umgangsformen möglich sind und dass man anders miteinander reden kann, dass man anders Entscheidungen treffen kann. Und wenn wir jetzt wieder eine ganze Generation haben und so viele Menschen haben, die eben lernen, Gewalt einzusetzen, sich über andere zu stellen, diese geschlechtsspezifischen Hierarchien auszuleben und dabei Gewalt einzusetzen, das ist dann auch wieder in der Gesellschaft wieder präsenter da. Das ist etwas, was man wieder wegarbeiten muss. Und das finde ich unglaublich frustrierend. Und ich finde es auch unglaublich frustrierend in der BRD. Leider auch, wie es in vielen politischen Gruppen läuft. Ich weiß, die Diskussion ist nicht einfach. Aber ich finde es sehr bitter, dass wir dann wieder da grundlegend Arbeit leisten müssen und darüber reden müssen, wie wir Interessen durchsetzen und dass das eben nicht mit Gewalt zu bestehen hat und dass man eben sich nicht vor andere stellt und sie beschützt, sondern solidarisch zu sein, heißt auch, mit Leuten zu reden und mit ihnen gemeinsam zu entscheiden oder sich hinter sie zu stellen, aber nicht für sie zu sprechen und für sie Gewalt einzusetzen. Und ja, auf jeden Fall, das sind Militarisierungstendenzen in der Gesellschaft, die wir danach wieder wegarbeiten müssen, wo Gewalt dann auch mit legitimiert wird und wo es dann heißt, dass Gewalt einen Beitrag leistet zu einer Männlichkeit und die sei erstrebenswert. Und das ist dann wieder eine lange Aufgabe.